1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das ist unsere letzte Woche vor der Sommerpause. Ich freue mich, dass wir diese Woche dann noch miteinander verbringen können und wir beginnen wie immer montags mit einer freien Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist Lena und Lena ist 22. Hallo Lena. Hallo Domian. Lena, um was geht's bei dir? Folgendes. Also ich bin am Wochenende nach Köln gezogen. Mhm. Einfach aus dem Grunde, dass ich aus meiner Stadt raus musste. Ich konnte es da nicht mehr aushalten, weil mich meine Vergangenheit da einfach, also mich hat da alles an meine Vergangenheit erinnert. Also folgendes, ich habe... Aus welcher Stadt kommst du denn? Aus Niedersachsen. Mhm. Mhm. Ja, genau. Also ich habe... Ja, sehr früh mein erstes Mal gehabt mit 13, was halt auch nicht mit meinem Einverständnis lief. Also es war halt eine Vergewaltigung. Und ab da an habe ich halt mit 50 Männern geschlafen. Mit 50 Männern? Ja. Bis heute? Ja, bis zu meinem 20. Lebensjahr. Also ich habe da schon so ein bisschen mit abgeschlossen. Also ich mache das halt nicht mehr so. Was war denn da damals mit 13? Was ist da genau passiert? Also es war halt so... Der Typ war so alt wie ich und er hat mich abgefüllt, es war nachts betrunken unter einer Brücke und ich lag einfach da, ich konnte mich nicht wehren, ich stand total neben mir einfach. Also der war auch, du warst 13 und er war 13? Ja, genau. Ja, mhm. Ja, es geht jetzt halt darum, dass meine Mutter das alles sozusagen, also meine ganze Geschichte so mit angesehen hat. Sie hat gesehen, wie die Männer bei mir ein- und ausgegangen sind und... Mhm. Hat nie was dagegen getan. Ich bin zu ihr gegangen, habe gesagt, Mama, ich brauche die Pille danach und dies und das und so viele Hilfeschreie einfach und sie hat mich nicht beachtet. Ich habe ihr erzählt, dass ich vergewaltigt wurde und sie hat nicht drauf reagiert und Wie? Ja, sie hat nicht weiter nachgefragt, was ist genau da passiert, wer hat's gemacht und so weiter? Nein, eigentlich fast gar nicht. Und ja, ich hoffe aber, dass du im Laufe der Zeit dann nicht schwanger geworden bist. Nein, bin ich nicht. 50 Männer, ja. 50 Mal Sex mit verschiedenen Männern. Ja, genau. Das ging bis zu deinem 20. Lebensjahr so. Ja, genau. Dann hat sich das beruhigt. Ja, ich habe halt angefangen, das so zu reflektieren und habe gemerkt, also ich habe mich auf einmal so dreckig gefühlt und wollte damit einfach nur noch aufhören. Mhm. Also, und ich habe das jetzt auch geschafft, was wirklich auch ein Kampf für mich war. Mhm. Weil das ja auch bedeutet, irgendwie so ein Stück weit, ja, es war ja eine Art von Zuneigung, auch wenn es eine schlechte Zuneigung war, also was man eigentlich nicht so, womit man sich eigentlich nicht bestätigen sollte, aber das war halt die Bestätigung, die ich mir dadurch halt geholt habe. Also Zuneigung meinst du zu diesen 50 Männern? Ja, genau. Oder Jungs? Mhm. Ja. So, jetzt bist du nach Köln gezogen, um einen Schnitt zu machen und ein neues Leben anzufangen. Was machst du beruflich? Ich bin Heilerziehungspflegerin, bin jetzt ausgelernt und bin jetzt hierher gezogen. Und weiß jetzt hier noch nicht so recht, ob ich in meinem Beruf weitermachen will oder was ich jetzt machen will. Also, ich musste einfach raus. Und für mich ist jetzt eher so der Punkt, also beruflich, das werde ich alles schon irgendwie hinkriegen und finanziell auch und so. Mein Problem ist eher so, was mache ich jetzt mit meiner Familie? Weil die liegen mir eigentlich sehr am Herzen. Also meine Mutter und ich bin aus meiner Stadt halt abgehauen in einer nächtlichen Aktion und im Streit und eigentlich will ich momentan gar keinen Kontakt, weil ich gar keine Nähe zulassen kann. Ich habe auch keine Freundschaften mehr. Ich habe alle Freundschaften so abgebrochen, die ich dort hatte und ich stehe jetzt sehr alleine da. Und weiß, aber man zieht ja nicht so von in eine Nachtaktion nach Köln. Du musst ja hier eine Wohnung... Nein, ich habe das schon vorher geplant. So, ich habe ein halbes Jahr vorher angefangen, das so zu planen, aber genau. Ich wollte eigentlich später umziehen, aber bin dann nachts einfach schon abgehauen in diese Wohnung schon mal rein, weil ich schon den Schlüssel hatte. Aber okay, und niemand aus dem Freundes- und Verwandtenkreis weiß jetzt, dass du in Köln bist? Doch, meine Eltern wissen. Ich habe denen noch einen Brief hinterlegt, dass ich weg bin. Ja. Und ja. Und hast du in dem Brief, was hast du noch geschrieben in den Brief? Einfach, also ich habe den eigentlich sehr positiv verfasst. Einfach, also die haben mich jetzt noch einen Monat bei sich aufgenommen. Ich habe einen Monat bei denen gewohnt, wo es einfach nur noch schlimmer wurde. Mhm. und habe mich einfach dafür bedankt für die Zeit und habe einfach gesagt, dass ich jetzt hier raus muss und meine Ruhe brauche und zu mir selbst finden muss. Und die haben auch nicht deine Anschrift in Köln? Doch, die haben die. Die haben sie. Ja, aber dann ist das doch zuerst mal gar nicht so dramatisch. Das heißt, du hast dich zu einem Schritt entschieden, den ich auch gut finde, wenn man so schlechte Erfahrungen irgendwo gemacht hat. Außerdem ist es auch gut, wenn man mal seinen Standort wechselt. Jetzt bist du in eine größere Stadt gezogen und wirst dich jetzt hier allmählich dann auch einfinden. Ich finde auch, dass du erstmal dann auf Distanz bleiben solltest zu deinen alten Leuten, wenn du im Moment dazu keine Lust hast. Andererseits frage ich mich nur, was mit deiner Seele passiert ist in den letzten Jahren, mit deiner Psyche. Mir geht's eigentlich relativ schlecht. Also ich stehe ganz oft einfach neben mir und kann mich selbst gar nicht mehr richtig wahrnehmen und mich gar nicht mehr richtig fühlen, weil ich manchmal gar nicht mehr weiß, wer ich bin irgendwie. Da ist mit 13 was Übles passiert und danach hast du, um das zu kompensieren irgendwie, hast du dich hast du dich zugeballert mit Affären. Ja. Gab es da auch Liebesmomente zu den einzelnen Typen? Nie wirklich, nein. Das heißt, du warst von den 50 Männern, die du zwischen 13 und 20 hattest, warst du in keinen verliebt? Nein. Du hattest Sex mit denen? Ich hatte noch nie Sex aus Liebe. Was hast denn du dann empfunden, wenn du mit denen Sex hattest? Wenn ich jetzt daran zurückdenke, denke ich halt immer so, ich kann da gar nichts empfunden haben. Das ist doch schrecklich und widerlich. Aber in dem Moment habe ich mich einfach bestätigt gefühlt. Ich dachte so, oh, ich bin attraktiv, die wollen mit mir schlafen. Wie toll ist das, dass ein Mann mit dir schlafen will? Du musst ja eine ganz tolle sein. So. Okay, Bestätigung ist das eine, aber sexuelle Lust ist das andere. Hast du denn währenddessen auch sexuelle Lust empfunden? Ja, schon. Das ja. Schon. Ist es ja auch keine Schande, das Empfinden Nein. dabei, ne? Das ist ja kein. Aber für mich bedenklich ist die Aussage, ich hatte noch nie Liebe und Sex in einem und ich habe mich in den ganzen Zeiten noch nie in einen Typ verliebt. Das heißt, da ist eine ganze Menge durcheinander. Ja. Und das seit 2 Jahren bist du davon weg. Was ist denn in diesen 2 Jahren passiert? Warst du da ganz ohne Männer? Ich habe mich sehr zurückgezogen. Ich bin kaum noch feiern gegangen, weil ich Angst habe. Alkohol, Männer, da könnte ja wieder was passieren. Und ich habe mich immer mehr zurückgezogen und lebe eigentlich mit der ständigen Angst, dass wieder irgendwas passieren könnte. Verstehe. Hast du denn die Sehnsucht nach Nähe, vielleicht sogar die Sehnsucht nach Verliebtheit? Ja, das schon. Das schon? Ja. Stehst du denn auf Männer? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Kann man ja fragen, muss man ja abklären. Ja. Ja. Lena. Du bist jetzt in der großen Stadt, du bist in Köln, hier gibt es viele, viele, viele gute Angebote. Ja. Ich rate dir dringend, dass du zu einer Beratungsstelle oder zu einem Therapeuten gehst. Denn das, was da abgegangen ist in den letzten Jahren, ist nicht normal. Ja. Und damit du wieder auf eine gute und normale Spur kommst, glaube ich, brauchst du ein bisschen oder vielleicht sogar ein bisschen mehr professionelle Hilfe. Es wird dich jetzt meine Psychologin, die Christina, zurückrufen, die hat mitgehört. Ja, okay. Und dich ein bisschen lotsen, was du dann hier in Köln tun könntest. Dankeschön. Ja, so machen wir es, liebe Lena. Da wünsche ich trotz allem einen guten Start hier und auf dass du dann auch jemanden findest, mit dem du so ein bisschen arbeiten kannst und dass es dir bald besser geht und irgendwann eine Liebe ins Haus schneit. Ja, hoffentlich. Das wünsche ich dir. Du legst auf, wir melden uns gleich. Okay, vielen, vielen Dank. Gerne, tschüss. Schönen Abend noch, ciao. Ciao. 0800 220 5050 oder mailen Domian @wdr.de, freie Themennacht, heute Nacht. Und es geht weiter mit der Natascha. Natascha ist 24. Hallo Natascha. Hallo. Natascha, dein Thema. Ich rufe an wegen dem Thema Katze wegen letzter Woche. Ja, das war unser Thema, letzte Woche. Ja. Ja, bei mir ist das so, ich habe mittlerweile wohl auch selber eine Katze, aber damals, halt in jungen Jahren, da war ich 6. Haben mein Vater und ich eine Katze geschlachtet. Ach du lieber Gott. Ja, weil wir nicht zum Ernähren hatten gar nichts. Und da haben wir Katze gegessen, also alles Mögliche, was die Natur hergegeben hat. Ihr habt Katze gegessen, geschlachtet und gegessen. Wie habt ihr die gegessen? Ja, mein Vater hat die im Großhaus, also hat den Kopf abgehackt halt. Also, euch erzählt nicht alles in kleine Haar. Und dann halt Fell abgetrennt, wie man das halt bei Tieren macht. Und dann halt gekocht. Also nicht gebraten, sondern gekocht. Gekocht, weil das geht bei meinem Vater halt, bei Katze nicht. Und wie schmeckt gekochte Katze? Also zwischen Huhn und zwischen Hähnchen und Kaninchen. Also war nicht prickelnd, aber wenn man halt nichts zu essen hat, macht man das halt. Ne? Jetzt erzähl du mir mal, du bist 24, als du als du 6 Jahre alt warst, hat dein Vater das gemacht. Wie hat er? Ich mit ihm zusammen. Bitte? Ich mit ihm zusammen halt. Du mit ihm zusammen. Wie habt ihr die Katze geschlachtet? Also wir haben die halt eingefangen und dann hat mein Vater mit der Axt den Kopf aufgetrennt. Wird ziemlich eklig. Das war eine fremde Katze? Nein, mein Vater hat die mal so einen Tag beobachtet und der meinte, es hat eine freilaufende Katze, vermisst schon keiner und dann nehmen wir die. Und das ist in Deutschland passiert? Ja, genau. Und ihr hattet damals so wenig Geld, dass ihr euch nichts zu essen kaufen konntet? Wir hatten kein Geld halt. Dadurch, dass mein Vater, das ist eine lange Geschichte, alles darf ich leider nicht erzählen. Der war halt in der Schlägergruppe und dann war so hin und her und dann mussten wir jeden Cent abgeben an der Schlägergruppe. Und dann, Ach so, denn unter normalen Umständen in der Zeit, so lange ist das ja noch nicht her, nein. Kriegt man ja in Deutschland genügend Unterstützung, dass man Essen kaufen kann. Das wollten wir auch, aber das Problem ist, da ja offiziell mein Vater Geld verdient hat, ging das ja nicht. Aber inoffiziell musste er jeden Cent abgeben. Also das durfte auch keiner wissen, auch der Familie. Ich wusste das als Einzige, von meiner Mama und meiner Schwester haben das verheimlicht. Sie haben dann halt gesagt, das haben die uns auch geglaubt, die Katze ist halt ein Kaninchen. Weil nackt sieht die aus wie ein Kaninchen. Ja, das sagen alte Leute auch immer. Ja. Wahrscheinlich haben die Erinnerungen aus Kriegszeiten, wo man das auch gemacht hat. Also es schmeckt überwiegend. Also ich würde es nie wieder machen. Ich habe jetzt auch einen eigenen Kater. Also ich bereue es auch total, aber was sollte man früher machen, wenn man nichts hat? Man hat dann auch alles. So, ich finde es nicht schön. Deswegen hatte ich mit meinem Vater auch öfters in der Haare gehabt, weil er viel versaut hat. Deswegen, ja. Du hast gerade gesagt, der war bei einer Schlägertruppe. In einer Schlägertruppe. Ja. Was genau ist, was meinst du damit? Also wir haben auf dem Dorf gelebt und da war halt zwei Gruppen. Eine mal, also ich kann leider nicht genauere Namen nennen, weil das war von Polizei klingt und so. Und die halt, in einer war mein Vater halt und der hat dann halt immer, der wollte auch nie Kinder haben, wir sind halt Unfälle, sagte mein Vater dann halt. Ich habe nicht verstanden, das sagst du, ich habe akustisch nicht verstanden. Wer wollte nie Kinder haben? Mein Vater halt, weil er wusste, dass er nie aus der Schlägergruppe rauskommt. Ach so. Ja, und der halt musste jeden Cent abgeben, den er hatte. Und wie soll ich das beschreiben halt? Ich habe da einiges mitbekommen, die haben uns auch immer bedroht und so. Und dann später ging das, da war ich 14 ungefähr. Dann halt, die Polizei hat sich damit eingemischt und so, waren ganz hin und her. Also jetzt ist er nicht mehr in der Schlägergruppe, aber alle haben es halt ein bisschen mitgenommen, ne? Das ist ja Horror, dass es sowas in Deutschland gibt, dass Menschen so existieren und dann auch so gezwungen sind, solche Sachen zu machen. Ja, leider Gottes. Also die Katze haben die uns nicht zugezwungen, aber wir haben mussten, also das, indirekt haben die uns schon dazu gezwungen, weil wir kein Geld hatten. Habt ihr diese eine Katze geschlachtet oder mehrere? Also wir haben nur eine Katze geschlachtet, weil ich dann meinen Vater halt darum gebeten haben, keine Haustiere, weil mich das immer verfolgt hat, wenn wir irgendwie mal eine Katze gesehen haben oder so. Aber danach haben wir noch Schweine geschlachtet, eine Kuh, Ratten, Tauben und sowas alles, weil da ist, was mir zuhergegeben hat. Ja, aber wo kriegt man denn einfach mal so eine Kuh her zum Schlachten? Wir haben halt ländlich gewohnt. Wir haben also die Kuh haben wir sozusagen abgekauft. Das war also, ach so. Aber die haben wir halt nicht bezahlt. Die haben wir dann halt im, also es ist eine ganz ländliche Gegend gewesen. Aber die Schweine haben wir halt zum Beispiel nachts auf dem Bauernhof geklaut. Ach so, die sind geklaut. Und die Kuh habt ihr abgekauft, aber nicht das Geld bezahlt oder wie? Nein, inoffiziell abgekauft. Wir sollten Raten anzahlen, wir haben gesagt, wir überweisen das und sowas alles, aber dann haben die geliefert und dann sind sie halt abgehauen. Das ist unglaublich. Ja. Jetzt bist du 24. Was machst du denn jetzt vom Beruf? Wie lebst du? Also, ich darf leider nicht arbeiten, weil ich seit meinem 14. Zeit chronisch krank bin. Seit was? Chronisch krank bin, halt paranoide Schizophrenie etc. und so. Halt dadurch auch, aber nicht nur. Und seitdem sozusagen bin ich in Werkstätten in Köln halt. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, welche und deswegen. Nee, ich habe es so nicht richtig verstanden. Die Leitung ist irgendwie nicht so ganz gut zwischen uns beiden. Besser? Ja, das glaube ich jetzt nicht so sehr. Natascha, wenn du da zurückdenkst an diese gegessene Katze, ekelt dich das? Ja, klar, ekelt mich das besonders halt. Ich habe jetzt hier in Köln gute Kontakte aufgebaut, die haben alle Katzen. Und ich habe halt die Katze von meinem Schwiegervater, meine Partnerin halt, die schon vorher gehabt. Am Anfang war ich halt strikt dagegen, weil ich da halt immer schlechte Erinnerungen hatte und weil ich Angst vor Katzen hatte. Klingt jetzt komisch, aber ich habe immer gedacht, die rächen sich. Total krank halt, aber. Die rächen sich, hast du? Ja, so Vorstellungen gehabt, weil für, ne, ja, und jetzt mittlerweile habe ich selber eine Katze, die ist 11. Und die ist auch total lieb und so, weil das würde ich nie wieder machen. Also man weiß es nie. Also wir sind sicher, wir können sicher sein, dass du deine Katze nicht schlachten wirst. Nein, nein, das auf jeden Fall nicht. Ich habe ja Geld jetzt und sowas. Ja, ja. Also früher waren das halt andere Bedingungen. Ich bereue das auch zum Beispiel, wenn man halt einen Huhn geschlachtet hat oder so, weil man die ganzen Bilder vor sich hatte halt, ne? Mhm, ja. Natascha, das war so noch eine Nachgeschichte zu unserer Themensendung in der letzten Woche. Mhm. Vielen Dank für den Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Könnte ich vielleicht ein Autogramm haben? Kannst du. Du legst auf, wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Okay, danke. Tschüss, ja. Ciao. Und schon geht's weiter mit Burkhard. Und Burkhard ist 45. Burkhard, hallo. Ja, hallo. Hallo, schönen guten Abend. Eine bessere Leitung, dich verstehe ich viel besser. Okay. Burkhard, um was geht's? Ja, ich habe meine Kinder eigentlich über Facebook nach 10 Jahren wieder in Kontakt aufbauen können. Ach, über Facebook. Ja, aha. Und zwar 2001 war die Scheidung. Mhm. Und ich habe 3 Söhne und der eine ist von 91, 93 und 97. Geboren. Ja, und dann mit der Scheidung war es dann so, die Scheidung kam dadurch, jetzt will ich nicht Schlechtes sagen, aber ist nun mal im Fakt gewesen, da ist meine Ehefrau fremdgegangen und dann ging die Ehe in die Brüche. Mhm. Ja gut, dann hatte ich dann eben das Dilemma vor mir. Und ich hatte das dann auch direkt vor Augen, oh Mensch, die Kinder sind so jung, jetzt kann ich bis, wenn ich 50 bin, Unterhalt zahlen, ja, sofort Gedanken gemacht. Ja. Aber trotz all dem bin ich dann die Sache erstmal vernünftig angegangen, alle drauf geeinigt mit der... Aber wie kam es denn, dass du keinen Kontakt zu den Söhnen hattest, auch als ihr euch dann getrennt hattet? Ja, ich weiß nicht, ob es der Hass von meiner Ex-Frau war. Auf jeden Fall hat die alles unterbunden, alles Mögliche daran gesetzt. Aber wurde dir denn nicht ein Recht zugebilligt, dass du Kontakt zu den Söhnen hast? Ja, ich wollte natürlich nicht irgendwie mit Rechten, Gericht etc. Dagegen angehen. Warum nicht? Ja, weiß ich nicht. Ich meine, das ist keine schöne Sache gegenüber den Kindern, ne? Ja gut, aber es ist auch keine schöne Sache für die Kinder, wenn sie 15 Jahre keinen Kontakt zum Vater haben. 10, ne? Oder 10, na gut, ja. Mhm. Aber ja, gut. Das heißt, du hast es dann so laufen lassen? Du hast es nicht eingeklagt? Nein, und zwar ist da auch was vorgefallen meinerseits. Also ich hatte dreimal erst versucht, alle 14 Tage die Kinder zu holen und dann hat sie die nicht rausgegeben und dann habe ich resigniert. Ich hatte dann einen Suizidversuch hinter mir, bin im Krankenhaus aber leider wieder wach geworden. Na, leider ist gut. Ja. Ja, du bist mir auch lustig. Da hast du 3 Kinder und willst dir das Leben nehmen. Und dann läufst du ein paar Mal gegen die Wand und dann gibst du schon auf und willst dir das Leben nehmen. Ja, weil ich hatte eben alles vor Augen gehabt, wie soll ich das durchhalten, wenn ich keine Kinder bekomme, sondern nur Unterhalt zahle, nichts von den Kindern habe. Ja, aber du hättest doch von den Kindern was haben können, wenn du dich dafür eingesetzt hättest. Mhm. Ja, das Sorgerecht, okay. Das Sorgerecht lag voll bei ihr. Ja, auf jeden Fall, als ich dann... Ja, halt mal, ich hatte eine Frage gestellt. Das Sorgerecht lag nach der Scheidung bei ihr. Bis 2007. Ach, bis 2007. Und 2007, das Sorgerecht lag bei uns beiden. Bis 2007? Und bis 2007, ganz genau. Und auch selbst in diesen Jahren, als das Sorgerecht bei euch beiden lag, hattest du keinen Kontakt zu den Kindern? Ganz genau. Das verstehe ich nicht. Ja, der Einzelkontakt war das Konto, ne? Das also ich habe alles versucht. Glaube ich ja nicht. Ich hab die nicht am Telefon ranbekommen. Ich bin dort doch, ich bin dort hingefahren. Ich habe angeklingelt. Und da hat meine Frau, die hat eine Anzeige erstattet, dass ich da terrorisieren würde etc. Ja? Und ich selber habe das als Jux aufgenommen, als sie das so an der Tür sagte, ja, an der Haustür von ihrem Haus. Okay. Und ja, dann kam auch direkt so ein Brief angeflattert, 200 Meter Abstand, ne? Okay, das können wir jetzt nicht klären. Nein, also, das kann man jetzt nicht. Mir erscheint das seltsam, dass du dich da nicht gerichtlich drum bemüht hast, dass dir das Recht wirklich zugestanden wird, vor allen Dingen, wo du auch noch das halbe Sorgerecht hast. Aber okay, das können wir jetzt nicht mehr klären. Aber wenn man nur Unterhalt zahlt und selbst auf seinen Selbstbehalt verzichtet, wenn man so in Geldnöten ist, dann hat man echt Muffe davor, einen Anwalt zu nehmen. Woher soll man die Kosten nehmen? Ne? Also da sind an die Hände, mir waren die Hände gebunden. Lass uns das mal so stehen. Das heißt, de facto, du hattest dann viele, viele Jahre keinen Kontakt zu allen 3 Jungs, keinen Kontakt. Ich habe die erste Mal dann 2001, 2007 wieder gesehen. Mhm. 2007 hatte ich auf einmal einen Gerichtsbeschluss. Ich sollte vor Gericht kommen. Ja, es ging um Sorgerecht. Ja. Ja. Und ich war mir da eigentlich ziemlich sicher bei dem Sorgerecht, dass es mir nicht genommen werden würde. Mhm. Da zum Beispiel damals mein Sohn, der war immer vom Jugendamt, da war ein Jugendbetreuer und der hatte die Mutter informiert, sie sollte vorbeikommen. Ich wurde telefonisch informiert, ich sollte mal vorbeikommen. Ja, und da hat sich der Sohn, da war er gerade 13 Jahre, hatte sich ausgesprochen beim Jugendamt. Und zwar hatte er der Mutter einiges dann vorgeworfen. Und ich habe schon wieder damit gerechnet, ich komme dahin und dann wird mir was vorgeworfen. Ja, was war das Resultat dieser Gerichtsverhandlung? Das Resultat war, dass der Richter sagte, er hat die Kinder vor der Gerichtsverhandlung angehört und die Kinder haben sich gegen mich entschieden. So. Und da konnte ich nichts machen. Dann war Sorgerecht weg. Dann war das Sorgerecht weg. Umgangsrecht hätte ich noch, sagt der Richter. Ich sag, toll, was habe ich vom Umgangsrecht, wenn ich alle 14 Tage dahin fahre und die Mutter sagt, die Kinder haben Schnupfen, dann sieht man seine Kinder nicht. Okay, vertiefen wir das mal nicht weiter. Ich kann Männer, die kämpfen wie die Löwen, dass sie das dann auch durchgesetzt bekommen und ihre Kinder sehen können. Egal nicht, aber auf jeden Fall war es dann so. Und dann hast du die Jungs jetzt sehr lange nicht gesehen und die haben dich jetzt auf Facebook angeschrieben oder hast du sie angeschrieben? Ich hab's gemacht und zwar... ich hatte die letzten 4 Jahre hatte ich auch noch eine Beziehung, da war ich selbstständig, dann ging meine Selbstständigkeit in die Brüche und dann hat sich die Beziehung von mir verabschiedet und ich war so dermaßen down, ja, da war ich am Überlegen, machst du wieder einen Suizidversuch oder gehst in die Klinik? Dann bin ich in die Klinik gegangen und da war eine gute Psychologin und dann kam auch dieses Thema zum Gespräch und dann sagte sie, versuch da nochmals, jetzt sind 10 Jahre um, die Kinder sind älter, die können es verstehen, versuch doch nochmal. Telefonisch konnte ich sie nicht erreichen, hingefahren, wurde nicht die Tür aufgemacht. Ja, und dann bin ich über Facebook, habe ich mal den Namen eingegeben, ja, und dann war mein ältester Sohnemann dort. Der ist jetzt wie alt? 21 Jahre. Wie hat der reagiert? Tja, also war eine spannende Sache. Also ich habe ihn angeschrieben und ich habe nicht damit gerechnet, dass er zurückschreibt. Mhm. Er hatte dann zurückgeschrieben, ja, und dann haben wir uns darauf beschlossen, dass wir uns mal treffen. Dann hatten wir uns getroffen im letzten Jahr. Mhm. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, ich muss unbedingt mit euch reden. Mhm. Versuch bitte deine Brüder zu informieren, weil ich da nicht rankomme. Mhm. Er hat es geschafft, den mittleren, den ist jetzt 19, ja, mit im Gespräch rein zu lotsen. Mhm. Dann haben wir uns getroffen bei meinem Sohnemann. Bitte? Der dritte war nicht dabei. Der dritte, da habe ich bis heute noch keinen Kontakt. Der ist jetzt wie alt? Der ist jetzt 15. Ja. Wie war denn das Gespräch jetzt mit den beiden großen Söhnen? Ja, war richtig spannend. Also ich hab mich geoutet. Also ich habe denen gesagt, dass ich eine psychiatrische Klinik war und ich habe denen alles über mich erzählt, dass ich einen Nervenzusammenbruch hatte, also wirklich komplett fertig war. Ja. Und haben die dir Vorwürfe gemacht? Nein, die konnten gar nichts mehr sagen. Die waren baff. Die haben mich dann im Gegenteil. Die haben mich dann gefragt, was denn daran wäre, dass ich keinen Unterhalt zahle etc. Ne? Mhm. Und hattest du dann hinterher keinen Unterhalt mehr? Nein, bezahlt? Ich habe voll bezahlt. Außer jetzt seit März 2011 für den Jüngsten kann ich nicht mehr zahlen, weil ich erwerbslos bin. Ich bin die ganze Zeit seit 2011 bin ich krankgeschrieben bis einschließlich heute. Hm. Glaubst du denn, dass ich jetzt ein Verhältnis aufbauen kann zu den zwei Söhnen? Ja. Oder wie man, das ist ja jetzt schon ein Jahr her. Wie sieht der Kontakt denn jetzt real aus seitdem? Also die sind natürlich in dem Alter, dass sie eigenständig ihre Wege gehen. Wie weit wohnt ihr auseinander? Wir wohnen nicht weit, es sind circa 10 Kilometer. Wie oft habt ihr euch jetzt seit dem ersten Treffen wieder nochmal gesehen? Ja doch, ich sag mal, die Anzahl kann ich nicht so sagen. Ich schätze mal so in dem Jahr 20, 30 Mal. Ach so, das ist ja schon mal ganz gut. Und jetzt hatten zum Beispiel meine Eltern, also Oma und Opa von den Jungs, die hatten Goldhochzeit. Die haben sie dann auch zum ersten Mal richtig kennengelernt? Richtig. Mhm, ja. Und die habe ich dann angerufen, die waren nicht dort. Ich habe gesagt, Mensch, ihr habt eine Einladung von mir bekommen. Ich sag, kommt doch bitte vorbei, die würden sich freuen. Mhm. Ich würde mich selber auch freuen. Mhm. Und zum Ältesten habe ich auch gesagt, obwohl ich das nicht gerne mache, eine Aufgabe am eigenen Sohn weitergeben, am eigenen Kind. Ich habe zu ihnen gesagt, bitte versuch den Jüngsten mitzubringen. Und die beiden Ältesten sind gekommen und der Älteste sagte dann, ja, tut mir leid, aber der Lutz, der will Oma und Opa nicht sehen. Wie reagiert denn deine Ex-Frau jetzt auf den neuen Kontakt, weißt du das? Ja, ich glaube, ich habe das Gefühl, weil ich an den Jüngsten nicht herankomme, habe ich das Gefühl, da wird jetzt wirklich die Schlinge ganz zugezogen, dass ich da überhaupt keine Möglichkeit für einen Kontakt habe. Also die Älteren erzählen nichts darüber, dass die Mutter schimpft zum Beispiel oder sauer ist? Doch, das haben sie mir nachher alles erzählt. Dass sie sauer ist? Ja, dass sie eigentlich nur immer Lügen vorgespielt hat etc. Ne? Mhm. Ist traurig, ist wirklich traurig. Na gut, jetzt sind die Jungs alt genug, zumindest die beiden jetzt, die in der 19, 21-Jährige, die können sich selbst ein Bild machen und können dann irgendwann entscheiden, wer recht hat oder wer welche Fehler gemacht hat. Mhm. Du oder die Mutter oder beide. Meistens sind es ja auch beide, die vielleicht in den extremen Situationen... Ich will nicht sagen, dass ich keine Fehler gemacht habe. Vielleicht hätte ich doch mehr kämpfen sollen, aber ich habe viel gekämpft. Nur das kann man hier am Telefon beziehungsweise hier in der Sendung nicht alles schildern. Vielleicht, wenn der Kleine ein bisschen älter ist, der ist ja jetzt noch in einem sehr schwierigen Alter von 15, vielleicht entscheidet er sich dann ja auch für dich. Ich würde es dir auf jeden Fall wünschen, dass du Kontakt auch zu dem Jüngeren hast und dass sich da auch weiter der Kontakt stabilisiert mit deinen anderen beiden Söhnen. Denn das ist ja total wichtig, dass die Jungs ihren Vater kennen und dass da ein guter Kontakt herrscht. Burkhard, dann wünsche ich für die neue Familie alles Gute und dass ihr zusammen bleibt. Super, ich bedanke mich. Gerne, alles Gute, tschüss. Schöne Sendung hast du. Dankeschön, tschüss. Tschüss. 1:26 0800 220 5050 freie Themennacht, letzte Woche vor der Sommerpause und hier ist Gisela und Gisela ist 60. Guten Morgen, Gisela. Guten Morgen. Gisela. Domian, ja. Mein Thema ist jetzt nicht etwas, was mich direkt betrifft. Kürzlich wurde in Ostdeutschland ein Neugeborenes getötet, wieder gefunden. Mhm. Nach der Mutter sucht man doch noch. Und aus der Umgebung hört man immer sehr viel von, das müsste doch heute nicht mehr sein. Es gibt doch so viele Möglichkeiten. Mhm. Da gibt's die Babyklappe und dergleichen. Ich möchte ein bisschen Verständnis erwecken. Jetzt auch bei deinen Zuhörern. Für eine Frau, die ihr Kind tötet? Für diese Frauen, ja. Ja, dann leg auch mal los, dann bin ich aber gespannt. Es ist ja so, dass es alles Frauen sind, die ihre Schwangerschaft verheimlicht haben. Es ist ein Irrtum zu meinen, dass das selbst gegenüber dem Ehemann nicht gehen würde. Ich bin Ärztin, bin als Notärztin in ekligen Situationen auch gerufen worden. Es ist also sehr wohl möglich. Ich habe auch ein 15-jähriges Mädchen gehabt, die Eltern beide Ärzte. Das Mädchen kam mit Bauchschmerzen in die Ambulanz und gebar ein Kind. Ja, das ist mir durchaus bewusst, dass das möglich ist. Das ist wirklich möglich. Ja, ja, das haben wir hier öfters auch schon gehört in dieser Sendung. Ja, jetzt muss man sich dann mal vorstellen, dass diese Frauen das verheimlichen, weil sie sich in einer Drucksituation oder einer Verzweiflungssituation befinden. Dadurch verdrängen sie auch häufig, dass sie schwanger sind. Okay, noch bin ich bei dir. Über die 12. Woche hinaus. Mhm. Und jetzt musst du dir vorstellen, da wohnt eine Frau im ländlichen Bereich. Mhm. Ihr Vater meinetwegen hat ihr immer gesagt, weh, du schleppst uns einen Balg an oder dergleichen. Ja. Die Tochter hat sich nie getraut, etwas zu sagen. Jetzt ist sie schwanger geworden, jetzt ist es soweit. Sie schließt sich im Badezimmer ein und bekommt das Kind. Das Kindchen fängt an zu maunzen. Diese Frau muss noch warten, die junge Frau warten, bis die Nachgeburt kommt. Sie kann ja nicht gleich los. Dann müsste sie mit dem maunzenden Baby aus dem Haus gehen. Sie müsste dann zum Beispiel ein Taxi rufen, was sie in die nächste größere Stadt bringt, damit sie das Kindchen dort in die Babyklappe legt. Die Frau ist aber von der Geburt total geschwächt. Gisela, wie soll sie das machen? Du willst mir doch jetzt nicht allen Ernstes, du bist Ärztin, sagst du. Du willst doch nicht allen Ernstes um Verständnis werben für eine junge Frau, die ihr kleines, frisch geborenes Kind umbringt. Ja, doch. Ich möchte... Ich hasse es nicht. Verständnis für für beide. Ach, da habe ich also, null Verständnis für. Ja. Was sind das? Ich sage es jetzt mal ganz populistisch. Hm? Was sind das für Weiber? Ja. Was sind das für Weiber, die nicht mal so viel Rückgrat haben, hm, dass sie das Kind in der Babyklappe oder einfach in irgendeinem Krankenhaus an der Pforte abgeben und abhauen? Können sie ja, wäre okay. Nee, aber ein Kind zu töten, ein kleines Kind, gerade geboren ist. Ja, ich verstehe diese Argumentation durchaus. Aber mir blutet auch das Herz für die Frauen. Ja, dann müssen sie da durch. Wenn sie schwanger geworden sind, dann müssen sie da auch durch. Dann müsste man aber auch sagen, hört zu, ihr Männer, sagt nicht immer, du nimmst ja die Pille und macht es euch dann einfach und habt Geschlechtsverkehr mit der Frau, anstatt dass Kondome genommen werden, wo dann eben für beide eine Sicherheit besteht. Nochmal, Gisela, ich bin ganz fassungslos, dass du um Verständnis für eine Mörderin wirkst. Ja. Diese Kinder, wie werden die oft zugerichtet? Die werden erstickt, die werden zerstückelt, die werden eingefroren oder was alles gemacht wird? Ja, na, das Eingefroren, das passiert ja dann, weil die Frau sich nicht vom Kind lösen kann. Und deswegen werden die oft ja auch bei Umzügen selbst mitgenommen. Das ist ja ganz furchtbar. Mhm. Ne? Es ist generell, da bin ich völlig deiner Meinung, ganz furchtbar. Aber es ist für viele Frauen auch tatsächlich nicht so einfach, wie man heutzutage allgemein so meint. Gisela, das glaube ich dir, dass es nicht einfach ist, vor allem wenn man auf dem Land lebt. Aber das kommt ja eben auch nicht nur auf dem Land vor, sondern auch in Städten. Ja. Und da hakt deine Argumentation, passt sie gar nicht mehr. Selbst wenn es für eine Frau nicht einfach ist auf dem Land, es gibt keinen Grund auf dieser Welt, einen Menschen zu töten oder ein Neugeborenes zu töten. Selbst wenn man ein gewisses Verständnis für die Notsituation der Frauen hat, da gebe ich dir ja völlig recht. Ja. Aber die Lösung ist doch nicht, da, also über was reden wir? Nein, das ist selbstverständlich keine Lösung. Nur müsste dann allgemein das Klima offener sein. Und es müsste... Also wir leben ja schon in einem verdammt offenen und toleranten Land, wenn man sich die Vergangenheit mal anschaut. Trotzdem gibt es Gegebenheiten, die eben nicht offen sind. So. Und wo die Frau eben nicht... Natürlich, natürlich. Deshalb muss sie ja auch ihre Schwangerschaft, also muss in Anführungsstrichen, verheimlichen. Ja, klar. Gibt es und wird es sicherlich immer wieder geben. Würde das bedeuten, dass du, wenn du das zu entscheiden hättest, wenn du Richterin wärst, dass du so eine Frau freisprichst? Nein, auf gar keinen Fall. Da hast du dann etwas missverstanden. Also auf gar keinen Fall, weil da gehe ich ganz mit dir d'accord. Selbstverständlich darf man kein Kindchen töten. Gar keine Frage. Nur es ist für die Frau auch ein ungeheure, ja, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, ein ungeheures Trauma, was sie da dann durchlebt und wo sie in ihrer Verzweiflung keine andere Möglichkeit sieht. Du bist oder warst Notärztin? Ich bin Ärztin, bin jetzt berentet aufgrund eines Unfalles. Ja. Ich habe auch erlebt, dass Mutter und Kind gestorben sind. Bei einer Geburt im Badezimmer. Die Frau hatte sich da schon die Müllsäcke bereitgestellt, wo sie das Kindchen dann entsorgen wollte. Und es war wirklich zum Herz zerreißen, als dann die Obduktion kam und das Kleine war ein völlig ausgewachsenes, wunderschönes Mädchen, sah aus wie eine Puppe. Die Mutter ist gestorben, weil der Mutterkuchen sich vor den Muttermund gelegt hatte und die Frau dann verblutet ist. Und du hast diese Frau dann aufgefunden? Ja. Also es sind ganz, ganz schreckliche Geschichten. Das glaube ich ja. Das glauben wir ja alle, dass es schreckliche Geschichten sind. Ich habe immer so ein, bei mir ist irgendwo so eine Hemmschwelle. Ich bemühe mich ja nur wirklich auch immer sehr, so in die Leute hinein zu versetzen und ein gewisses Verständnis oder ein großes Verständnis auch zu bekommen. Aber es gibt immer Bereiche, wo ich mich einfach nicht mehr hineinversetzen will, wo die Empörung so groß ist. Wenn man jetzt ganz objektiv rangeht, was die Notsituation anbelangt, hast du natürlich recht. Aber dann habe ich immer so für mich den Standpunkt, dass ich denke, dann müssen die Frauen auch aufbringen können, diese unangenehme Situation auszuhalten, weil es um ein Leben geht, so viel Ethik, so viel moralische Verantwortung muss einfach da sein. Ich verstehe das schon. Ich verstehe das schon, so diese Argumentation. Aber ich habe zum Beispiel eine Frau gehabt, die ist schwanger geworden, aus Russland, Aussiedlerin, schwanger geworden, als ihr Mann auf Montage war, hat zwei Kinder, die 10 und 12 Jahre alt waren zu dem Zeitpunkt, hat dann, als der Mann wieder zurückkam, die Schwangerschaft vor ihm verheimlicht und hat dann, als das soweit war, die Kinder rausgeschickt zum Spielen und hat heimlich das Kind geboren und dann auch umgebracht, weil sie sich sagte, dann geht meine ganze Ehe kaputt, ich bin völlig alleine, ich hake ein. Ich kann für meine beiden anderen Kinder nicht mehr sorgen. Okay. Und sie konnte sich auch nicht gut artikulieren. Okay. Sie hat das Kind alleine in der Wohnung bekommen. Ja. Der Mann war nicht da. Nein, so. Der war zur Arbeit. So. Wieso bringt es nicht ein paar Meter um die Ecke in ein Krankenhaus? Da war kein Krankenhaus, das ist ein kleiner Ort. Dann legt es einfach beim Pastor vor die Tür. Ja, nur sagte ich ja gerade auch, sie muss ja warten, bis die Nachgeburt kommt. Ja. Ne? Das ist eine blutige und sehr schmerzhafte Angelegenheit. Okay. Und ansonsten, wenn das jetzt einfacher wäre, würde ich sofort sagen, 100%ig hast du recht, geh raus vor der nächsten Kirchentür. Weißt du, wenn du ein Neugeborenes vor die Tür eines Supermarkts legst, ist das Kind gerettet, da wird alles in Bewegung gesetzt, du brustest gar nicht in die Babyklappe. Ja. Irgendwo einfach, wo Öffentlichkeit ist, reicht schon aus. Ja, okay, Gisela, wir haben das jetzt ausgetauscht. Du hast eine ungewöhnliche Meinung, finde ich. Das habe ich so noch nie gehört. Ja. Vor allen Dingen dann auch noch vor dem Hintergrund, dass du Ärztin warst, genau. Ja. Wir haben darüber diskutiert. Alles klar. Ich danke für den Anruf und wünsche dir alles Gute persönlich. Ja, und dir auch und schöne Sommerferien. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, wir haben 1.37 Uhr haben wir und ich möchte euch gerne unser Thema diese Woche vortragen oder erzählen. Das Thema diese Woche heißt, dieses Geräusch hat mein Leben geprägt. Ich möchte sehr gerne mit euch über Geräusche sprechen, mit denen ihr etwas sehr Schlimmes oder etwas sehr Schönes verbindet. Also zum Beispiel Reifen quietschen, Aufprallgeräusche, Schreie. Ein V8-Motor, Kinderlachen oder vielleicht das Rufen eines Käuzchens. Vielleicht habt ihr aber auch bei einer bestimmten Musik, bei einem bestimmten Song ein bestimmtes Ereignis in Erinnerung. Das und das passierte, als im Hintergrund die und die Musik lief. Oder das und das passierte, als im Hintergrund vielleicht die Stimme von Schimanski im Fernsehen zu hören war. Also wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, dieses Geräusch hat mein Leben geprägt, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder gerne auch am Mittwoch vor der Sendung ab 0 Uhr und natürlich auch während der Sendung. Dieses Geräusch hat mein Leben geprägt. Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heute Freitemennacht und hier ist Bilal. Bilal ist 29, guten Tag. Ja, hallo Domian. Bilal, schon. Das ist eine Ehre, endlich kann ich mal mit dir reden. Ne? Super. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, cool, ey. Auf jeden Fall. So, über was reden wir beiden? Und zwar bei mir geht es, ich will dir ein bisschen teilhaben lassen. Und zwar, für mich geht jetzt in den nächsten Tagen ein ganz großer Traum in Erfüllung. Oh. Ich weiß nicht, kennst du dich ein bisschen aus mit Pokern? Nee, überhaupt nicht. Ja, ich habe auf jeden Fall ein Pokerturnier gewonnen, online, bei PokerStars, wenn ich das sagen darf. Ja, das kannst du sagen. Das also ist eine Online-Seite. Ja, und da war halt ein Turnier, ein Finalturnier, da musste ich mich erst für qualifizieren. Ja. Und ja, ich habe das Turnier Silvester halt gewonnen. Und Silvester gewonnen? Genau, Silvester. Und was bedeutet das, wenn man das Turnier gewonnen hat? Also der Gewinn, also was ich jetzt gewonnen habe, war halt eine Reise nach Las Vegas hin und zurück. Nicht schlecht. Dann darf ich an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Das ist halt das größte Pokerturnier, was es überhaupt auf der ganzen Welt gibt. Daran kann ich teilnehmen. In Las Vegas? In Las Vegas. Das kostet $10,000, das kriege ich aufgestellt. Also das ist dann real, das ist nicht mal online. Das ist dann real, genau. Das ist ja spektakulär. Das ist spektakulär, das sagst du. Ich weiß nicht, ob du Pius Heinz, ob der das irgendwas sagt, der Name? Nee. Das ging ja letztes Jahr durch die Presse. Und zwar der aktuelle Weltmeister ist ein Deutscher. Ach natürlich, klar, den habe ich im Fernsehen gesehen. Ja, genau. Doch. Der hat 8,7 Millionen Dollar gewonnen. Absolut, habe ich ein paar Mal gesehen, den Namen hatte ich nicht im Kopf jetzt mehr. Diese Aktion lief halt über ihn, das heißt, mit Pure Science zu World Series. Und ja, ich werde ein kleines Coaching von ihnen kriegen. Super. Beim Barbecue und ja. Mit dem Weltmeister. Mit dem Weltmeister. Und dann auch noch auf Deutsch, das heißt, der kann dir gut Sachen erklären. Ja, wie gesagt, der hat das ja alles hinter sich gebracht, erfolgreich, und er hat das gewonnen. Also genau. Ich glaube, er war auch mal bei Stefan Raab zu Gast, da habe ich ihn auch gesehen. Ja, der hat auch gewonnen, genau. Genau, ja. Also ein super Spieler, wirklich. Ja, also, das ist ja toll. Wann geht's denn los? Also am Mittwoch fahre ich los, ja, und übernachte dann in Frankfurt. Ja. Und Donnerstagmorgen um 11.35 Uhr geht halt der Flieger, ist ein Direktflug. Wie aufregend. Warst du schon mal in Las Vegas? Nee, mein erstes Mal. Generell mein erstes Mal in Amerika. Ist eine absolut coole Stadt. Ist eine verrückt. Warst du schon da? Ja, ich war schon da. Es ist völlig verrückt, ja, und obwohl ich kein Spieler bin, aber ich find's irre, einfach da so rumzugehen und sich das alles anzugucken. Ja, habe ich auch schon oft gehört. Jeder sagt, das muss man mal gesehen haben. Ja, das muss man mal gesehen haben. Das heißt, und du kannst dann an diesem großen Turnier, an dem Weltturnier teilnehmen? An der Weltmeisterschaft, das heißt World Series of Poker. Und somit hast du theoretisch eine Chance, da auch vielleicht sogar zu gewinnen. Ganz genau, ganz genau. Wow. Das ist ein sehr, sehr weiter Weg. Ja, ja, ich weiß. Aber das Turnier geht an sich 10 Tage, wobei die ersten 3 Tage reine Starttage sind. Wie viele Leute machen denn da mit? Ja, letztes Jahr waren 6.985 Leute. Und 10% von diesen 6.985 Leute kommen dann ins Geld. Das heißt, letztes Jahr war der Preispool, also der gesamte Preispool, 65 Millionen Dollar. Mhm. Und 10%, das heißt, ab Platz 693 hatte man dann 20.000 Dollar bekommen. Ist ja auch nicht schlecht. Und dann geht's immer höher. Alter. Aber da sieht man erstmal, was für eine irre Leistung unser deutscher Kollege da hingelegt hat. Oh, auf jeden Fall. Ja, also da die ganze Zeit die Konzentration zu bewahren, Wahnsinn, keinen Wahnsinn. Fehler zu machen, das ist ja... Das ist halt Neuland für mich, ne? Also yeah. Ich bin an sich, ne, ich habe 2008 angefangen zu pokern und ja, ich habe halt immer dieses Quäntchen Glück, ich weiß nicht. Man braucht ja auch natürlich das Quäntchen Glück irgendwo, ne? Und ich ist auch Können und das ist Psychologie und alles. Das ist alles auf einmal. Alles, ne? Man muss zusammen. Leute lesen können, etc. Ne? Also bist du von, wenn ich dich jetzt außen so von außen angucken würde, sehen könnte, bist du so ein cooler Typ? Oder eher ganz normal aussehend? Nee, ganz normal auf jeden Fall gar nicht. Also ich bin schon, ja, ich habe so, ich sag mal, ich habe meinen Style, ne? Wie ist der Style denn? Ja, mein Kopf ist komplett musterrasiert. Musterrasiert? Ja, komplett. Ja, nicht schlecht. Schon seit 10 Jahren. Also das ist mein Markenzeichen. Was ist so ein Muster drauf? Ja, so Tribals halt, ne? Ach so, ja. Dann halt im Bart und so, das geht dann rüber im Bart und das ist dann halt Bart, Haare immer und dann mal ein bisschen Farbe drinne. Wow. Und natürlich immer die passende Sonnenbrille dazu. Ich bin Brillenträger im Allgemeinen, ich bin kurzsichtig. Also ich habe 12 Brillen in weiß, schwarz, rot. Man muss ja auch, ne, zum Passen, zum Outfit halt, ne? Natürlich. Das muss alles passen. Mensch, wie aufregend. Ja, auf jeden Fall. Und das Gute ist ja auch, das Beste daran, das wird auch dokumentiert. Also 2 Kamerateams sind vor Ort, die uns die ganze Zeit begleiten werden. Ach übrigens, Kamerateams. Das hat, glaube ich, der Weltmeister bei... in einer Talkshow auch mal erzählt, dass die Mimik extrem wichtig ist, die man, während man spielt. Ja, natürlich. Das sind so ganz Kleinigkeiten. Ganz Kleinigkeiten, ne? Ja. Er sagte, ja, dass das eben auch ganz... Gute Profispieler, die können sowas sehen. Genau, was genau. Was so ein Normaler nicht sehen würde in dem Moment. Ja, oder du musst so gut faken können, dass du den anderen aufs Glatteis führst. Guck mal, ich kann dir nur sagen, ne, das ist manchmal so ein Gefühl. Das kommt vom Bauch. Das ist ehrlich. Manchmal, man guckt sich die Karten an, und irgendwas sagt dir, du kannst das nicht wegschmeißen, egal was es ist. Und dann, das Beste daran ist, wenn dann die Karten aufgedeckt werden und man sieht wirklich, das kommt oder irgendwas, dieses Gefühl, dass diese Bestätigung, das ist, ja, das ist halt, für mich ist Pokern halt meine größte Leidenschaft. Und das ist jetzt diese Reise, diese Weltmeisterschaft. Ich saß vor 2 Jahren vorm Fernseher und habe gesehen, wie diese Leute da sitzen. Und jetzt bald sitze ich selber da. Das ist natürlich unvorstellbar. Ein guter Erfolg. Ja, also, alle meine Freunde, die sind... Ja, ich will nicht sagen neidisch, dass jetzt, wenn die mich jetzt hören, dann sagen die natürlich, nee, sind wir nicht, aber. Also Begeisterung und es ist ja in gewisser Weise auch eine, ja, kann man sagen, dass es auch ein Sport ist, in gewisser Weise? Also in Amerika ist es echt sehr populär, also ja. Es ist mittlerweile ein richtiger Sport, nur hier in Deutschland ist es halt noch nicht. Ja, mittlerweile auch schon. Ne? Das Problem an diesem Ding ist, glaube ich, dass man auch, wo ist die Grenze zur Sucht? Oder dass man abhängig wird davon. Ja, da sagst du was. Ja? Da sagst du was. Wichtiges definitiv, Thema. Definitiv. Wie viel Stunden sitzt du manchmal online? Oder saßt du online? Ja, manchmal 5, manchmal 8 Stunden, manchmal nur 2, manchmal nur 1, manchmal nur 3. Hast du einen Beruf auch noch? Nee, ich habe eine chronische Darmkrankheit. Aha. Noch dazu. Ja, und habe die letzten Jahre halt viele Operationen hinter mich gehabt. Ach so, ach so. Bin so aktuell im Status berufsunfähig und ja. Und wie viel Geld hast du schon verloren? Also, um ehrlich zu sein, ist es immer so ein Plus und Minus. Das muss man wirklich jetzt nochmal klar sagen. Ne? Wir haben jetzt euphorisch darüber geredet. Das ist auch eine ernstzunehmende Sache, wo Leute auch wirklich sich in den Abgrund reiten können. Einmal durch ein Suchtverhalten und eben auch, dass sie finanziell sich völlig überlasten. Ja, klar, überlasten, gar keine Frage. Ja. Aber wenn ich nochmal eins dazu sagen darf, dieses Turnier, was ich gewonnen habe, der Einsatz von mir war 0 Cent. Mhm. Also das war ein Free-World-Turnier, kostenlos. Ah. Und diese Turniere spiele ich halt. Man kann sich halt auch bei Stefan Raab für diese Nacht qualifizieren. Ja, genau. Kann man auch über diese Seite machen. Ja. Und auch halt kostenlos. Also Bilal, wir drücken dir die Daumen, wenn du jetzt in das Wert bist. Dank, und vielleicht hört man ja von dir, wenn du gewonnen hast. Oder du meldest dich nochmal, wenn du zurückkommst. Ist doch interessant. Ja, erzählst du, mail uns, dann geht das alles einfacher. Und nach der Sommerpause erzählst du uns, wie es gelaufen ist. Ja, schönen Urlaub wünsche ich dir auf jeden Fall. Ja, gute Reise nach Las Vegas. Tschüss. Alles klar, Domian. Danke dir. Ciao. Ciao. Und es geht weiter mit Christina. Christina ist 20. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Christina. Hi. Hi. Um was geht's denn bei dir? Es geht um meinen Vater. Ja. Er ist sehr besitzergreifend, sag ich mal. Mhm. Um einfach mal ein Wort zu nennen, er ist sehr besitzergreifend und dominant. Genau. Lebst du noch bei ihm, bei deinen Eltern zu Hause? Nein. Nein. Schon seit ein bisschen über 2 Jahren jetzt. Ja. Ist das ein großes Problem für dich, dass er so ist, wie er ist? Ja, weil meine Eltern, beziehungsweise meine Mutter und meine kleine Schwester, sie ist 12, mhm, leiden immer noch darunter. Und meine Mutter mehr als meine Schwester. Also er ist auch der Mutter gegenüber genauso. Ja. Was heißt das? Also er ist der Big Boss und das war's. Alles andere ist ihm egal. Beschreib das mal, wie man das so merkt im Alltag. Ja, wie soll ich das beschreiben? So, wenn er auf der Arbeit ist, mhm, lief es immer alles ganz normal. Wir konnten, oder ich konnte auch immer mit Mama normal reden und normal sprechen. Und wenn er dann nach Hause kam, musste Essen auf dem Tisch sein. Am besten noch im Wohnzimmer, was wir nie durften. Schön vom Fernseher, schön alles ihm schön hinstellen. Zwischendurch hat er dann auch mal selber was gemacht. Wenn er gegessen hatte, durften wir das wegräumen. Mhm. So was zum Beispiel. Oder das, weswegen ich dann auch ausgezogen bin, war, weil er über mich bestimmen wollte. Ich hatte zu der Zeit meine Ausbildung abgebrochen. Und er wollte sofort, also er hat Unmengen an Geld reingestellt, das kann ich auch verstehen, dass er sauer war, aber er hat mich die ganze Zeit unter Druck gesetzt, beziehungsweise die ganze Zeit Streit mit meiner Mutter gehabt und meine Mutter war dann natürlich auch sauer auf mich, obwohl sie mich auch irgendwo verstehen konnte. Was für eine Ausbildung war denn das? Ich habe Ausbildung als PTA gemacht in Münster, also pharmazeutische technische Assistentin. Mhm. Und da musst du ja so viel Geld reinstecken? Ja, im Prinzip für die Fahrt. Also so. Ich bin jetzt zwei Jahre dauert eigentlich die Ausbildung. Ich bin 2 Jahre hingefahren und zurück und dann habe ich nach 1,5 Jahren gesagt, ich möchte die Ausbildung wieder, also ein Jahr wiederholen, weil ich, meine Gedanken waren halt die ganze Zeit bei meiner Schwester und bei meiner Mutter, weil es fing ja alles 2008 circa an, wo er dann auch Eifersucht und Egoismus und alles im und Alkohol. Achso, Moment. Das heißt, das fing 2008 erst an. Früher war er nicht so? Nee. Ach so. Weil meine Mutter nach seiner Nase getanzt hat. Sie war im Prinzip seine Sklavin, alles was er wollte. Sie hat jeden Wunsch seinen Augen abgelesen. Schlägt er deine Mutter? Einmal war es so, dass er sie beinahe zusammengeschlagen hätte. Ich war Gott sei Dank da und habe ihn davor, ja, meiner Mutter im Prinzip das Ganze erspart. Hat er denn dich oder deine Schwester schon mal geschlagen? Meine Schwester hat er einmal geschlagen. Ich bin dazwischen gegangen, habe ihm gesagt, dass er das nie wieder tun soll, sonst gehe ich zur Polizei. Bei mir war es so, ja, dass ich dann auch mal eine rübergekriegt habe, weil ich geraucht habe zum Beispiel. Und dann grün und blau dann auch zur Schule gegangen bin. Und er ist eifersüchtig gewesen 2008. Ja. Hatte er einen Grund dafür? Ich muss dazu sagen, meine Mutter ist noch nicht mal 40, sieht aus wie 25 und natürlich hat er dann auch Verlustängste, sag ich mal. Wie alt ist er? Er ist 43. Ja, das ist auch noch nicht so alt. Nee. Und hatte sie irgendwas laufen? Nein, das ist es ja. Aber es war einfach wenn man sie angeguckt hat, war er sofort da und auf Prügel mit dem Mann aus dann. Ja. Ist das auch passiert? Das weiß ich nicht. Da kann ich nichts sagen. Also, du erzählst mir so von deinem Vater, extrem dominanter Typ, es muss alles nach seiner Nase tanzen. Die Frauen haben, seine Frau, deine kleine Schwester, die haben nichts zu lachen. Wenn sie sich ein bisschen auflehnen, dann ist Krieg angesagt. Ja. Nicht, Gott sei Dank, nicht wirklich gewalttätig, aber psychisch ist es schon sehr hart. Ja. Und deine Mutter und die Schwester leiden darunter. Ja. Frage ich mich natürlich, Christina, wenn deine Mutter ist eine attraktive, noch junge Frau, warum macht sie das mit? Ich weiß es nicht, Domian. Ich weiß es ehrlich nicht. Ich habe sie so oft gefragt. Meine Schwester war sogar klein. Wo das Ganze anfing, meinte sie sogar, wo sie eigentlich einfach dahin gesagt hatte. Aber ne, sie hat gesagt, ja, Mama, trenn dich doch einfach vom Papa. Und ich habe zu ihr auch gesagt, warum tust du es uns an? Ja, warum tust du es dir selbst an? Wir werden erwachsen, wir gehen aus dem Haus, aber du bleibst leben. Was tust du dir selbst das an? Ja, was antwortet sie denn darauf? Ja, du bist doch auch mit deinem Vater aufgewachsen, dann lass deine Schwester doch auch mit ihm aufwachsen. Glaubst du denn, dass da irgendwie noch sogar Liebe im Spiel ist? Nein. Nein? Nein. Sagst das glaube ich nicht mehr. Das sagst du ganz klar? Nein. Ja, nein. Ganz klar nein. Aber weißt du, Christina, dann ich habe ja hier in dieser Sendung wirklich so oft auf Frauen, die dann direkt anrufen, Ehefrauen, denen es vielleicht unter Umständen vielleicht noch schlimmer geht als deiner Mutter, die dann auch noch regelmäßig verprügelt werden. Und ich sitze immer hier und stelle wirklich schon beschwörend diese Frage, warum gehst du nicht weg? Und dann, ich glaube, bei ihr ist es Angst. Also ich weiß, aber trotzdem, es gibt ja gerade in unserem Land so viele Möglichkeiten auch für Frauen, die in Problemen sind. Da geht man erstmal eine Frau zur Frauenberatung ins Frauenhaus und es gibt Unterstützung und so. Es fällt ja niemand irgendwie so ins existenzielle Nichts hinein danach. Ja, es ist bei ihr auch das Problem, dass sie die Angst hat, die Sprache nicht richtig zu verstehen. Also meine Eltern sind Aussiedler, also aus Russland. Mhm. Und es war zum Beispiel, es fing ja früher auch schon an, dass meine Mutter, sie hat ja gerade mal so, ich glaube, da war ich 9, 10, da war meine Schwester gerade mal irgendwie 1, 2, vielleicht 3 Jahre alt, ging gerade in den Kindergarten. Vorher hatte meine Mutter ein paar Putzstellen, danach hat sie wirklich gearbeitet und das hat sie bei ihm durchgesetzt. Mhm. Und vorher war es so, dass sie nicht arbeiten durfte, wo ich dann geboren wurde. Sie kam ja hochschwanger hier nach Deutschland. Und da haben noch nicht mal seine Schwestern oder geschweige denn seine Mutter, sein Vater auf mich aufgepasst, was ich denen bis heute noch hinterher trage, damit meine Mutter wenigstens die Sprache ordentlich lernt. Aber kann sie sie denn jetzt? Besser als mein Vater, ja. Ja, das sagt mir jetzt noch nichts über die Qualität aus. Kann sie sich gut verständigen? Also sie hat wirklich Probleme damit, aber man kann sie verstehen. Gut, also sie käme so durchs Leben durch, erstmal. Ja. Kannst du sie nicht drängen, dass sie noch weiter an der Sprache arbeitet, weil das ist ihr Tor zur Freiheit, wenn sie die Sprache richtig kann? Ja, also ich habe ihr gesagt, mach Deutschkurse, mach dies, mach das. Ich mittlerweile schon seit Jahren rede nur noch Deutsch mit ihr. Zwischendurch, wenn sie irgendwas nicht verstanden hat, erkläre ich ihr das auf Russisch. Und aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum sie sich selbst Ich weiß nicht, warum vielleicht, er uns das so schwer macht. Vielleicht ist sie auch noch so eine Frau, die, ihr kommt jetzt aus einem anderen, oder sie kommt aus einem anderen Kulturkreis und da ist es vielleicht noch eher so, dass die Frauen sich unterordnen. Ja. Ich kann dir nur sagen, du kannst natürlich letztendlich nichts tun. Deine Mutter ist für ihr eigenes Leben verantwortlich und leider auch dann für das Leben deiner kleinen Schwester. Ja. Das Einzige, was du sein kannst, du kannst ihr gute Freundin sein, du kannst ihr kluge Ratgeberin sein und du kannst natürlich vorsichtig, ohne sie zu sehr unter Druck zu setzen, ihn auch immer wieder darauf hin weisen oder dahin führen, dass sie den großen Schritt unternimmt. Mhm. Zum Beispiel, indem du ihr erklären könntest, du bekommst so und so viel Geld, du kannst da und da hingehen und so würde man sich dann um dich kümmern. Mhm. Wir werden dich jetzt nochmal zurückrufen. Mhm. Das heißt, meine Psychologin ruft dich zurück und die kann dir diese Wege auch nochmal so erklären, was deine Mutter tun könnte. Dann hast du schon mal was in der Hand und vielleicht auch noch ein paar Telefonnummern. Ja. Ne? So machen wir das. Das wäre doch mal klasse. Das machen wir, liebe Christina. Alles Gute wünsche ich dir und natürlich auch von Herzen deiner Mutter und deiner Schwester. Dankeschön. Du legst auf, wir melden uns. Ja, schöne Sommerpause noch. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, und hier ist Elise. 32. Guten Morgen, Elise. Hallo, Domian. Hallo, Elise. Schön, dass ich dich mal am Telefon habe. Ich wollte dir mal erzählen, was ich beruflich mache und welchen Einfluss du eigentlich darauf hattest, sozusagen indirekt. Ja, da bin ich aber gespannt. Ja, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ob ich 15, 16 war, also ich weiß nicht, wann die Sendung angefangen hat, habe ich immer nachts heimlich deine Sendung geguckt, weil meine Eltern wollten eigentlich, dass ich schlafe. Und habe immer gedacht, ja, was will ich denn mal werden und was will ich werden und ich fand immer so spannend, wie du das mit den Leuten gemacht hast und es hat dich immer so bewundert und du hattest immer so Ideen und hab dann gedacht, eigentlich ist das vielleicht auch was für mich in die Richtung. Hab dann Psychologie studiert. Ach, das ist ein Ding. Ja, und hab deine Sendung eigentlich durchgehend geguckt bis jetzt. Ja. Danach habe ich eine Ausbildung zur Psychotherapeutin gemacht, habe viele Jahre in der Psychiatrie gearbeitet, habe jetzt eine Praxis seit 3 Jahren in Berlin und wollte dir das eigentlich mal mitteilen, weil ich gedacht habe, ich gucke das seit Jahren und rufe eigentlich nie an. Weil ich immer denke, ja, was soll ich da jetzt erzählen, auch wenn ich mal ein Thema hätte. Aber das wollte ich dir mal gerne mitteilen und ich finde, du machst das echt toll. Also das ist natürlich ein großes Kompliment, wenn du das als Psychotherapeutin sagst. Und finde ich super, super schräg, wenn unsere Sendung dich animiert hat oder auf die Idee gebracht hat, eventuell in einen solchen oder ähnlichen Beruf zu gehen. Ja, weil ich habe immer so schon mit 16, ohne zu wissen, was jetzt man da macht, aber immer gedacht, ja, was erzählen die Leute für abgefahrene Sachen und was macht man da und das Gespräch ist ja so ganz kurz und ich weiß ja, da ruft deine Psychologin manchmal zurück und dachte, es wäre spannend, da was drüber zu wissen und dann ja mehr darüber sagen zu können oder mehr da machen zu können und inzwischen bin ich natürlich lange schon da drin und guck aber immer noch deine Sendung, also immer durchgeguckt, nicht jeden Tag, trotz aber regelmäßig. Später Stunde. Damals, als du angefangen hast zu gucken, jetzt sei ehrlich, was hat dich mehr interessiert? Die Sexgeschichten, die damals immer sehr sehr krasser waren als heute, oder dann die Schicksalsgeschichten? Ach, ich also damals vielleicht die Sexgeschichten noch nicht so, weil ich war noch ein bisschen jung eigentlich. Ja. Später vielleicht ein bisschen mehr, aber so diese, da hat mal irgendjemand, ich weiß nicht wann das war, vor Jahren, hat jemand angerufen, der irgendwie erzählt, er hätte mehrere Persönlichkeiten. Ja, multiple erkrankte Person. Genau, ja, ja. Inzwischen heißt das ja dissoziative Störung, genau. Multiple darf man nicht mehr sagen, aber jetzt muss ich auch mal was sagen, was ich weiß. Ne? Ach, das darf man nicht mehr sagen, das wusste ich gar nicht. Also nicht da dürfen, aber nach dem Klassifikationssystem heißt das jetzt dissoziative Störung. Ich glaube, ich sag's hier noch in der alten Version, dann versteht man so eher genau, ein bisschen. Ja, genau, versteht das. Man das. Ja. Aber das hat mich, da war ich noch irgendwie am Anfang des Studiums, ich weiß nicht mehr, aber das hat mich extrem beschäftigt, ob das, ob der lügt, ob das sein kann, weil man sieht das in der Praxis oder in der Psychiatrie auch so selten. Hat mich damals, also muss ich ja sagen, uns hier und meinen Mitarbeitern mich auch extrem beeindruckt. Ja, es war verrückt, oder? Dass also jemand viele Persönlichkeiten in sich hat und in diesen Persönlichkeiten hin und her switcht. Genau. Auch im Sprachduktus und in der Stimme, in Stimmlage. Genau. Das war wirklich Wahnsinn. Genau, das hat mich, also solche Geschichten haben mich doch mehr noch mitgenommen oder mit interessiert sozusagen. Ja. Und habe dann angefangen, darüber auch so zu lesen, bevor ich studiert habe. Ja. Und jetzt bist du eine fleißige Psychotherapeutin in unserem schönen Berlin. Ja, in Berlin, genau. Und ich komme auch oft nach Köln, habe ich viele Psychotherapeuten. Freundinnen sozusagen, ja, die das Gleiche machen und die immer sagen, was, du guckst immer noch Domian? Und ich denke, natürlich, also ich hoffe, du machst das noch ganz lange. Ja, ich hoffe auch, also wir, solange das Publikum mich will, solange mein Sender mich will, solange ich fit und gesund und neugierig bin, bin ich sehr, sehr gerne hier und mache das wirklich ausgesprochen gerne. Okay, ich sehe die Schrift jetzt. Ja. Ich wünsche dir noch viele, viele, viele tolle Sendungen. Mach weiter. Dankeschön und viel Erfolg in deinem Beruf weiterhin. Danke. Tschüss. Okay. Ciao. Tschüss, mach's gut. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik heute Nacht Volker Tarke und wir melden uns wieder morgen. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer, auch wieder mit einer freien Themennacht. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Nacht. Bis morgen. Bye, bye.